Hallo und herzlich willkommen zum 120. Conancast. Heute dreht sich bei uns alles um den 95. Detektiv Conan Band, der am 7. März 2019 bei uns in Deutschland, in Österreich und der Schweiz erschienen ist. Mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, willkommen. Ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und Johannes ist auch mit dabei. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Gut, dann starten wir durch und schauen uns zunächst mal den Band von außen an. Auffällig ist da ja schon die etwas hellere Farbe des Wandmusters, zumindest bei meinem Exemplar. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch der Fall ist. Wir haben ja vorne wieder Conan drauf, in einer ungewöhnlichen Kostümierung. Im Hintergrund der Tempel, bei dem sich der erste Fall abspielen wird. Sieht im Japanischen auch ähnlich aus. Ich glaube, so viel Variation ist da auch nicht. Bei uns ist es etwas dunkler gehalten als im Japanischen. Da ist es noch ein wenig romantischer, wie ich finde. Auch die Farbe hat sich geändert von Rot im Japanischen zu Grün bei uns. Ja, und sonst alles wie gehabt geblieben. Das Egmont-Manga-Logo in Schwarz. Das japanische Foto wirkt auf jeden Fall ein bisschen einladender. Das bringt was auch Film 21 vermittelt hat, diese Crimson-Herbst-Stimmung mit den roten Blättern und so viel besser rüber als das Deutsche irgendwie. Aber immerhin haben beide diesen Lichtstrahl im Himmel. Ja, würde ich auch sagen, weil also mir persönlich ist beim japanischen Cover der Baum, sag ich mal, also die Blätter, eigentlich auch mit sofort ins Auge gestochen, weil die so direkt neben Conan da oben auch noch mit zu sehen sind. Und bei uns haben wir ja nur unterhalb von Conan da an der Mauer so ein bisschen das Grün. Und das ist mir halt, ja, da im Japanischen, weil das so ein bisschen oberhalb im Himmel zu sehen ist, ist mir das mit dem Grün schon mal, ja, wesentlich eher aufgefallen als jetzt hier so bei uns. Ich muss aber sagen, ich fand das deutsche Foto jetzt auch nicht schlecht, wenn man nur das deutsche Foto hat, ohne das mit dem japanischen Band zu vergleichen. Fand ich eigentlich auch ganz gut dann getroffen. Aber ja, das japanische ist ein bisschen schöner. Wobei man dazu noch sagen muss, im Deutschen ist der Lichtstrahl im Himmel ja sehr dunkel. Das war ja aber auch nicht immer so. Weil wenn man sich zum Beispiel unsere auf ConNews, auf dem ConNews Newsblog, die News anguckt, so finales Cover veröffentlicht, dann war damals ja der Lichtstrahl noch eingehellt und Con war auch so quasi vom Lichtstrahl getroffen, eingehellt, umrandet. Und da war auch der Farbton von Cons Gesicht viel heller und alles. Das hat sich alles im finalen Release-Cover, sehr zur Überraschung auch von Kevin, der damals die News geschrieben hat, dann ja nicht mehr so mit dem, was wir jetzt in den Händen halten. Ja, genau. Das finale Cover, das uns zugeschickt wurde, war dann gar nicht das finale Cover, sondern das gab nochmal ein paar weitere Änderungen. Also kurios. Das erste Mal, dass das passiert ist, ja. Genau, auf dem Buchrücken haben wir dann oben auch wieder die Conan-Geschichte, die weitergeht. Diesmal liegt der platt auf dem Boden. Wie so ein Bummels liegt er da rum. auf der Rückseite sehen wir ein altbekanntes Gesicht, Ayano Koji, aus den Filmen ja schon bekannt. Wir haben einen netten Zusammenfassungstext, den ich diesmal allerdings nicht sonderlich gelungen finde, muss ich sagen. Als ich das erste Mal gelesen hatte, dachte ich mir, wer ist, war denn Michio Dekuri? Ja gut, und allgemein dreht sich auch eigentlich nur alles um den ersten Fall, zweiter Fall vielleicht noch mit dazu. Sind natürlich die wichtigeren Fälle in diesem Band, aber trotzdem fand ich diesmal nicht so schön, muss ich sagen. 6,50 €, 6,70 €, wie gehabt, egmont-manga.de. Tatsächlich hat sich auch der Rückenseitentext nochmal geändert, was ebenfalls überraschend war, denn der finale Inhaltsangabe, die uns zugeschickt wurde, hat sich auch nicht bestätigt. Denn ursprünglich stand da hinten nur drauf, dem Mörder der Studiengruppe Michios. Und daraus wurde dann am Ende der Mörder der Studiengruppe um Michio Dekuri. Und Shinichi Kudo war in der Ursprungsversion natürlich da und jetzt ist er natürlich dabei. Warum sich da auch tatsächlich auch nochmal was geändert hat, komisch. Aber kleiner Teaser für euch Zuhörer, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier bei 95 erwähnen, dass sich da irgendwas komisch geändert hat. Ja, denn gleich, wenn wir den Band aufschlagen, werden wir feststellen, dass sich etwas komisch geändert hat. Denn Gosho Aoyamas Kommentar lässt sich weder vorne noch, wie es bei manchen anderen Bänden ja üblich ist, hinten oder in der Mitte des Bandes finden. Er ist einfach gar nicht vorhanden. Und ja, wir wissen nicht, was Aoyama gesagt hat. In der zweiten Auflage wird es dann hoffentlich nachgereicht, aber Aoyamas Kommentar fehlt das erste Mal in 95 Bänden. Detektiv Conan, ja, spurlos, verschwunden. Die Kriminalpolizei ermittelt, ja. Oder man reicht den Kommentar natürlich im nächsten Band nochmal nach, dass man dann zwei Kommentare im nächsten Band hat, dass das dann auch die das regelmäßig kaufen, dann nochmal nachlesen stimmt. können. Vielleicht also machen sie so ein Ding zum Ausschneiden. Ja, so nicht, aber mir würde es ja schon reichen, wenn das dann quasi doppelt, also einmal aus 95 dann noch und das aus 96 dann in einem Band ist, weil ich würde mir jetzt nur wegen dem Kommentar natürlich nicht nochmal einen neuen Manga-Band kaufen, ne? Ist klar. Vielleicht gibt es den ja auch zum Selbstausdrucken und Ausschneiden bei egmont-manga.de. Das wäre natürlich... Dann nehmen wir den Uhu-Kleber und kleben es vorne rein, ja. Ja, dafür das alternative Cover ist diesmal identisch mit dem japanischen Cover. Haben wir auch nicht alle Tage. Nee, das ist eigentlich... Na wohl, Moment. Ist das nicht alle fünf Bände so? Ja, eigentlich dürfte es erst bei 96 wieder sein, wenn ich mich nicht alles täuscht. Diesmal... Vorgezogen richtig, das ist auch kurios. Wir müssen es nicht verstehen. Also Shinichi trägt Conan im Rucksack hinten herum. Nicht Heiji, sondern diesmal Shinichi hier vorne. Dann auch wieder sehr schön, das, was bisher geschah auf der nächsten Seite. Da haben wir eine Zusammenfassung, was im letzten Band passiert ist, also in dem Fall, der jetzt hier weitergeht, Anfang Band 95, wird alles nochmal zusammengefasst, sodass man wieder einigermaßen gut reinkommt, wie ich finde. War im letzten Band, meine ich, auch schon so, dass es da einen anderen Einleitungstext gab. Finde ich sehr gut. Inhaltsangabe mit den 11 Fällen, die enthalten sind. Ja, und dann geht's auch schon los. Ich möchte allerdings vorher nochmal auf die Werbung hinten zu sprechen kommen und auch vor allem auf das Impressum, denn das ist diesmal ganz, ganz wichtig. Wir haben natürlich altbekannte Namen, einmal Josef Scharnel, der die Übersetzung gemacht hat, und dann Cordelia Suzuki, nicht verwandt mit Sonoko, aber sie war, soweit ich weiß, an der Übersetzung von Detective Conan Weekly beteiligt, denn die Weekly-Kapitel sind ja jetzt auch erstmals in einem Band zu finden, und zwar ab Fall 6 geht es in diesem Band los, dass die Weekly-Kapitel hier aufgegriffen werden, und da war auch Cordelia Suzuki mit beteiligt. Erste Auflage, ganz wichtig, verantwortlicher Redakteur ist nicht mehr Steffen Hautog, sondern diesmal erstmals Marco Walz. Herzlich willkommen im Team, im Detective Conan Team, wie man so schön sagt. Gestaltung, Claudia V. Olli, wie sagt man? Ja, und Koordination von Manuela Rudolph. Auch geändert hat sich diesmal Printed, nicht mehr in Germany, sondern in die EU. Europaweit wird jetzt gedruckt, nicht mehr nur in Deutschland. Einige Änderungen hier, die sich auch spürbar auf den Band auswirken. Ich würde sagen, wir starten einfach mal durch mit dem ersten Fall. Und den wird uns Johannes vorstellen. Ja, genau. Also ihr erinnert euch sicher, es geht weiter mit dem Kyoto-Fall, der schon in Band 94 angefangen hat. Und wir befinden uns am nächsten Tag. Und momentan spricht der Kyoto-er Polizist mit der Gruppe, wie hieß es so schön im Coverrücken, um Michio Dekuri. Ich musste auch erst nochmal nachgucken, wer das überhaupt ist, als ich den Band das erste Mal gelesen hatte, weil es wirklich, naja, gut. Genau, es geht um die Schauspielerin Keiko Kurachi, den Regisseur, wie hieß er nochmal? Genau, Minato Maruyama und nicht zuletzt den Komponist Riki Agata. Das sind die letzten drei quasi, ja, wie soll man sagen, Überlebenden der Mordserie, die rund um diese Schauspielgruppe begonnen hat. Und sie werden gebeten, doch bitte auf dem Zimmer zu warten, um noch ein bisschen mehr Zeit vergehen zu lassen, um den Code zu knacken. Und währenddessen unterhalten sich Shinichi, Heiji und Sera, beziehungsweise eigentlich nur Heiji und Shinichi über das Gegengift, das Shinichi genommen hat, um natürlich wieder groß zu werden. Das bekommt Sera so halb mit, aber Shinichi verweist dann ein bisschen, dass es seine Erkältungsmedizin geht. Wie dem so sei, die drei aus der Studiengruppe gehen wieder in ihre Zimmer und dort erinnern sie sich dann an Michio Dekuri. Das war auch ein Teil der Studiengruppe, der sich damals das Leben genommen hat. Und während sie so in Gedanken schwellen, bekommen alle drei eine Nachricht auf ihr Handy. Das veranlasst den Regisseur dazu, das Hotel zu verlassen. Und er begibt sich zum Kiyomizu-dera, also zu dem Tempel, den wir auch auf dem Cover gesehen und bei dem schon die Gruppe rund um Shinichi und Co. Am Anfang in Band 94 zu sehen waren. Ja, dort telefoniert er mit dem Komponisten Riki und fragt, was denn los ist. Er hätte ihm doch geschrieben, dass er sich stellen will, weil er die anderen umgebracht hat. Und der sagt, nee, das stimmt ja gar nicht. Ich habe dir so eine E-Mail nie gestellt. Und ja, während er da ein bisschen verunsichert ist, hört er plötzlich der Regisseur eine Stimme und es tauchen Fußspuren auf vor ihm. Und er springt schon auf das Geländer hoch, weil er sich sehr ängstigt. Dort wird er dann gepackt und hinuntergeworfen, 12 Meter in die Tiefe. Doch zu seinem Erstaunen findet sich dort ein Luftkissen und es stellt sich raus, dass Riki Agata, der Komponist, ihn runtergestoßen hat. Und er wird gestellt von Shinichi, Seram und Heiji. Diese erklären dann, dass sie den Code knacken konnten, um so das Verbrechen zu verhindern, und haben aufgelöst und lösen dann auf, wie denn diese Mordserie, wie denn diese Fälle begangen worden sind. Und ja, Rika Yagata versucht dann noch zu fliehen, schafft das aber nicht und wird aufgehalten von den Polizisten, die sich dort mehr oder weniger versteckt gehalten haben. Ja, und das beendet dann den Fall um die Mordserie. Genau. Und danach trifft Shinichi wieder auf seine Klassenkameraden, also Ran, Sonoko und Co. Und ja, dort am Tempel fragt Shinichi dann Ran, spricht sie nochmal auf das Liebesgeständnis an. Und ja, darauf gibt Ran ihm dann eine Antwort. Und ja, wie die Antwort aussieht, das lest ihr am besten selbst. So viel zur Inhalt dieses ersten Falles und wie es im zweiten Fall weitergeht, wie die Antwort aussieht, das lest ihr alles selbst. Ja, ich fand den Fall tatsächlich sehr gelungen, muss ich sagen. Jetzt klärt sich auch endlich auf, wer dieser Michio Dekuri ist, falls man ihn nicht mehr in Erinnerung hatte. Denn Hand aufs Herz, wer liest denn vor einem neuen Band nochmal in den alten Band rein und vergegenwärtigt sich die Lage des aktuellen Cliffhanger-Falls? Ich mache es jedenfalls nicht. Von dem her fand ich die Einleitung zu Beginn des Bandes, die ich ja schon angesprochen hatte, sehr, sehr gelungen. Und naja, es geht dann auch gut weiter. Ich meine, bei dem Cliffhanger, da hat man tatsächlich noch ein paar Sachen im Kopf. Und das Setting mit Shinichi und Ran auf dem Tempel ist natürlich einmalig. Also von daher, ich denke, man kommt nicht drum herum, hier 5 von 5 Tempel zu geben. Also wirklich astrein. Ja, kann man eigentlich gar nichts anderes sagen. Kleiner Wermutstropfen allerdings noch, dass Wermut nicht aufgetreten ist, erstens. Und zweitens, dass die Soundeffekte nicht übersetzt wurden. Das beginnt hier erstmalig auch in der Geschichte von Detektiv Conan in diesem Fall, dass Soundeffekte nicht retuschiert werden, sondern also die japanischen Soundeffekte da bleiben und ja, die deutschen hinzugeklatscht werden oder nicht mal mehr das. Also es ist ja nicht wirklich schön, muss ich dazu sagen. Also das ist hier negativ aufgefallen. Ansonsten vom Setting, von der Handlung her, ganz klar, Nonplusultra, also besser geht's eigentlich nicht, ist ja klar. Ja, also würde ich mich zunächst in der Bewertung, was das angeht, anschließen. Also ich würde auch auf jeden Fall 5 von 5 vergeben. Also ich glaube, wenn man Band 94 gekauft hat und wissen will, wie es weitergeht, dann ja, auf jeden Fall Band 95 dafür schon holen. Wir haben nochmal, ohne es jetzt groß spoilern zu wollen, die drei Unverdächtigen, die vorkommen. Was vielleicht auch ganz interessant ist, wer nur den Anime kennt. Hier gibt's noch mal ein bisschen, geht es noch mal ein bisschen weiter in der Handlung. Also hier unterscheidet sich so, also der Anime-Fall rum um den Kyoto-Fall ist ein bisschen anders geendet, als es hier der Manga tut. Ja, was wir wahrscheinlich auch in den nächsten Fällen noch mal sehen werden, warum das so ist, dass es da quasi nahtlos weitergeht, was im Anime ja nicht passiert ist. Deswegen sicherlich auch noch mal ganz interessant, das im Manga nachzulesen. Und ansonsten würde ich mich an deinem Kritikpunkt, den du hier schon genannt hast, mit d'accord gehen, dass da hier teilweise oder ja, fast eigentlich immer konsequent die japanischen Soundeffekte nicht retuschiert worden, wie wir das bislang 94 Bände lang gewohnt waren. Man hat es bei, glaube ich, ein, zwei Stellen hat man das gemacht, hat man das japanisch wegretuschiert, aber ich habe das nochmal im japanischen Band verglichen, das waren dann so Stellen, wo das keine große Arbeit war, also wo im Hintergrund dann nur ein weißer Hintergrund war, da hatte man das dann wohl gemacht. Aber für ja, so andere Szenen natürlich, und das, die machen den Großteil aus, hat man das nicht gemacht. Ist Naja, einmal, aber es waren ja. aber nicht nur die einfachen Stellen. Also zum Beispiel auch gerade am Anfang, das Patang schon auf der zweiten Seite, das geht ja über mehrere Linien und Schatten im Hintergrund. Ja, ich hatte vermutet, also ich hatte den Eindruck, dass diese Stellen vielleicht leichter sind zu Ja, retuschieren, ne? hatte ich auch. Es sind meistens die, wo nur weißer Hintergrund ist. Ja. Vermutlich müssen sie es inzwischen retuschieren. Ich hatte ja die Vermutung, dass sie es früher einfach Rohmaterial ohne SFX bekommen haben. Das kann Dass sein, ja. sie nie etwas retuschieren mussten, sondern einfach nur Deutsch rüberlegen mussten. Aber es Was wirkt ein bisschen durchaus willkürlich sein kann. tatsächlich, ja. Genau, Ja, ja, also es ist da nicht konsequent gehalten. Das stört mich auf jeden Fall. ja, konsequent und eben, ich meine, es wäre ja kein Problem, wenn dass das so gemacht wird, muss ich sagen, ist, finde ich, legitim. Das machen viele Manga so. Das ist in Deutschland auch eine der Standardmethoden. Nur das Problem ist halt, das ist in Con bisher nicht so gewesen. Und dass das jetzt so sang- und klanglos geändert wird, Ja. ist Unschön. ja unschön, ja. Jetzt kann man sagen, ja gut, ist aber auch neuer Redakteur, ja, aber trotzdem, irgendwie. Ich muss dazu auch sagen, Sie haben ja zum Beispiel bei den Handy-Texten, also die Texte, die auf dem Handy drauf sind, die haben Sie ja komplett auf Deutsch hingeschrieben. Sogar Wegweiser und Sonstiges haben die Deutsch, also alles wegretuschiert, auf Deutsch hingeschrieben. Das ist ein bisschen so, aber zum Beispiel auf der letzten Seite, wo die eine besagte Liste zu sehen ist, da stehen dann die japanischen Schriftzeichen noch dabei, was dann irgendwie auch wieder wirkt, hä, warum ist jetzt hier plötzlich japanischer Text? Darf ich Und dazu etwas sagen? da noch dazu, da sind die Sternchen auch falsch, falls du das sagen wolltest. Der Koji Hani da steht nämlich ganz woanders, nämlich eine Zeile oben drüber, wo die Sternchen nicht sind. Ah ja, stimmt. Dazu muss man sagen, man kann diese japanischen Namen nicht übersetzen. Das ist das Problem. Ah, okay, ja gut. Wenn man Ja, die auch weil Lesung dieses, nicht weiß, ne? genau, das war dieses alte Problem. Wir kennen die Kana-Lesung nicht, deswegen gibt es für jeden dieser Namen, der nicht Shinichi oder Koji ist, irgendwie vier Lesungsarten für Nachname und Alles klar. Vorname. Und wenn man sich da jetzt für einen entscheidet, dann läuft man ins offene Messer, dass das später anders, an die Namen anders sind. Also da kann ich das verstehen, zum Beispiel. Aber da möchte Okay, ich mal gerne gut. anmerken, also im Wiki gibt es eine Liste mit verschiedenen Namenslesungen, falls das jemanden interessiert. Wie die heißen könnten, die Personen, die Ja, hier das ist gestorben tatsächlich sind. so, sind verschiedene Lesungsmöglichkeiten angegeben, ja. Aber Okay. wie du schon sagtest, das ist auch interessant, so in dem Poster und sowas, was da nochmal gezeigt wurde, wurde auch nochmal retuschiert Ja. und nochmal auf Deutsch eingefügt. Und wie gesagt, dass alle Handynachrichten nochmal, also ja. Also, okay, da bei der Liste verstehe ich es dann auch. Okay, da habt ihr mich überzeugt. Und auch bei dem Michio Dekuri, wo die Namen so versetzt sind, das geht in Deutschland halt einfach auch nicht. Das ist klar. Aber so bei anderen hat man das dann ja gut gemacht mit den Bebilderungen sozusagen. Nur die Soundeffekte sind natürlich immer noch ein großer Dorn im Auge, muss ich sagen, ja. Eine andere Sache, die mir gerade eben noch aufgefallen ist, was die Übersetzung angeht, ist, dass am Anfang komischerweise Ai no Koji, diese Gruppe an Promis, die duzt er alle. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Umsetzung von dem Ja. Kansai-Dialekt sein soll oder. Aber irgendwie ist das komisch. Ihr bleibt jetzt mal schön auf euren Zimmern, ihr erwachsenen, fast 30-jährigen Leute. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Da habe ich auch nochmal das Japanische genommen und verglichen. Also man hätte auf jeden Fall auch das Siezen machen können. Das wäre kein Stilbruch gewesen. Vielleicht wollten sie es irgendwie ein bisschen kumpelhafter machen wegen Kansai und so, aber man muss den Kansai-Dialekt auch nicht immer so informell übersetzen. Gerade wenn es ein Polizist ist. Naja, ja, und dann natürlich hier und da mal wieder ein Tippfehler. Der Fall ist super. Und auch das ist wahrscheinlich etwas, was wir noch sehr oft sagen würden. Inhaltlich ist dieser Band extrem stark. Da kommen wir Spoiler auch noch jetzt gleich nicht. zu. Ja. Aber uff, das ist jetzt schon die Soundeffekte. Genau, einen Tag später, beziehungsweise sehr nahe später, ist Conan wieder in Kyoto und Ran auch. Die Klassenfahrt ist vorbei. Conan als er selber hat sich die übliche Ausrede einverlassen. Er war krank und beim Professor angeblich. Kogoro hat das alles nicht interessiert und war froh, dass er sich nicht um ihn kümmern musste. Deswegen war das kein Problem. Und Ran wurde nichts gesagt, damit sie sich keine Sorgen macht. Jedenfalls, Conan ist angeblich noch krank, darf deswegen erstmal nicht zur Schule und sagt sich dann auch, ja, kann ich eigentlich mal beim Professor vorbeigehen, da was zu essen holen und ihm Geschenke mitbringen, also Souvenirs aus Kyoto. Und da bekommt Shinichi einen Anruf, nachdem er draußen merkt, irgendwie ist draußen irgendwas los, keine Ahnung. Bekommt er einen Anruf von Aihaibara, die ihm sagt, dass im Internet alles voll damit ist, dass er in Kyoto einen Fall gelöst hat. Und jetzt tummeln sich vor seinem Haus Reportermassen und Subaru Okia wird belästigt. Aihaibara wird auch von Rumi Wakasa angesprochen. Hey, hier dieser Shinichi Okudo, der in den Nachrichten ist. Kennst du ihn irgendwie? Du musst auch an dem. Sagt Aihaibara nein. Und zu Kon sagt Aihaibara, halt die Füße still. Ich denke mir was aus, warte, bis ich da bin. Dann kommt allerdings Fräulein Kobayashi um die Ecke und sagt, hier Maria Higashio, diese Schülerin, die auf unsere Schule gewechselt ist, falls man sich an Band 53 erinnert, das war diese kleine Schnitzeljagdfall, da war, stand sie im Fokus, ist noch nicht zur Schule gekommen, irgendwie verdächtig, könnt ihr da mich begleiten? Also ich will da nach der Schule hin, könnt ihr jetzt schon mal zu ihrem Haus gehen und da irgendwie gucken, ob da alles stimmt? Und dann sagt Heilbarer, ja klar, Shinichi, kümmere dich mal um deine eigenen Probleme, ich bin erstmal bei Maria, tschüss. Genau. Dann ist dieser Fall im Prinzip zweigeteilt, nämlich die Detective Boys suchen in Marias Haus in einer Schnitzeljagd, die Großeltern für sie ausgedacht haben, suchen sie nach Maria, versuchen das nachzuverfolgen, währenddessen sich Conan bei Agatha zu Hause befindet und irgendwie gucken muss, wie das mit der ganzen, wie der ganze Aufregung sich irgendwie stillen könnte. Und dann ruft er auch noch Heiji nochmal an, ran und Sonoko und Masumi in der Teitan-Schule kriegen das mit. Und großer Wirbel überall. Zwischendurch kommt dann auch nochmal Kanenori Wakita bei Agasa vorbei und sagt, ich sollte hier in der Straße Sushi liefern. Wo auch wieder eine Übersetzung inkonsequent ist, denn Conan sagt in Gedanken, wenn ich mich richtig erinnere, war sein Name Wakita Kanenori. Ja, oh Gott, ja, schrecklich. Was die Andersrum. japanische, Na ja genau, was die japanische Lesung ist. Aber im Deutschen wird es ja konsequent verwestlicht alles, was ich gut finde. Genau, Aber also ja. Kaninori Wakita ist sein eigentlicher Name, der im Deutschen gilt. Ja. Ja. Blöd gelaufen. Sehr blöd, ja. Dann haben wir auch noch mal eine Sprechblase, die komplett leer ist von Genta und Mitsuhiko. Und dann haben wir Sprechblasen mit Soundeffekten, die komplett gar nicht retuschiert wurden, obwohl es Soundeffekte in Sprechblasen weiterhin konsequent retuschiert werden, weil der Hintergrund ist weiß, das ist ziemlich einfach. Das ist einmal auch gar nicht passiert. Ups. Und so bewegen sich die beiden Aspekte eben bis zu ihrem Ende durch. Und am Ende kann aufgelöst werden von Yusaku und Yukiko, dass Shinichi doch nicht involviert war und die Detective Boys finden Maria und Yusaku enthüllt am Ende die Identität des Bosses. Also Sagst du jetzt so Kleinigkeiten. beiläufig, ja? Ja, so beiläufig passiert es im Kapitel auch, war ja damals schon Diskussion. Ja. Und die Rum-Verdächtigen dürfen auch nochmal auftreten und Rum schickt eine Nachricht an Bourbon und wird am Ende. Dieser Fall ist mehr, als man auf den ersten Blick denken könnte, denn hauptplottechnisch ist das vielleicht einer der beladensten Fälle, die es im Manga bisher gab und halt nebenbei eine Detective Boys Schnitzeljagd. Ja, ich finde den Fall an sich richtig gut. 5 von 5, alles super, auch wenn das mit dem Boss ein bisschen aus dem Nichts kommt, aber. Insgesamt, wobei, das Ding ist, das mit dem Boss wissen wir eigentlich auch nur, weil. Aber ja, mein Interview danach gab, nicht wahr? Richtig, und in der Magazinversion war da, in der Magazinversion steht am Ende immer noch so ein Cliffhanger von den Redakteuren, damit die Leute die nächste Ausgabe kaufen. Da stand irgendwie drin, endlich haben wir die Identität des Bosses enthüllt und so. Aber ansonsten deutet nicht sonderlich viel darauf hin, auch auf den Rückseitentext Ah. nicht und hier Also in dem ich finde, Kapitel. dadurch, dass man eine Doppelseite hat, ist das schon sehr, ne, springt einem quasi entgegen. Ich meine, wann hatten wir bei Detective Conan jemals eine Doppelseite mit einem Bild? Ich glaube, das war niemals der Fall. Vielleicht für ein Titelbild, aber nicht In Band mitten 4, im, ja, in Band 94. als Farbzeichnung von, Titelbild. ja, die Farbzeichnung von Okay, Shinichi ja. und Ran auf dem Tempel. Aber mitten im Kapitel drin, das ist mir, glaube ich, noch nie untergekommen. Oder ich weiß es einfach nicht mehr. Also das finde ich schon sehr, sehr, ne, wie sagt man, imposant. Ja. Also mir hat der Fall auch sehr gut gefallen. Das war diesmal, naja, nach einem großen Fall kommt wieder ein etwas kleinerer Fall, ist klar. Aber bei der Detective Boys Fall konnte man auch gut miträtseln. Das war mal sowas für nebenbei, was man sich ja, gut anschauen konnte, gut durchlesen konnte. Viel spannender war natürlich, was mit Shinichi passiert, beziehungsweise Conan. Und die ganze Belagerung des Hauses und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich, ja, einschneidendes Erlebnis in der Serie. Ja, demnach kann ich hier eigentlich auch nur volle Punktzahl geben. Also ich gebe 5 von 5 Bossen. Ja, also grandios. Ja, würde ich mich anschließen. Also in diesem Fall, es passiert wirklich eine Menge und es treten eigentlich wie im vorigen Fall auch eine Menge Leute auf. Und es passieren ja so viele handlungsrelevante Dinge. Und dann ist da noch der Fall mit Maria. Und ja, den finde ich persönlich auch gar nicht so schlecht. Ich persönlich war ein wenig ja überrascht, dass Maria mal wieder auftritt. Es ist ja gefühlt schon ewig her. Von daher hat mich das sehr gefreut. Und ja, die Schnitzeljagd in dem Haus mit den ganzen Pfeilen, das war ja sehr schön. Hat mich so ein bisschen an einen anderen Fall erinnert, wo damals dieses Flugzeug runtergefallen ist, was die auch aufstellen mussten und wie ein Pfeil aussah. Welcher Fall das Ja, genau ist, weiß ich die gerade nicht Schnitzeljagd in mehr. Agathas Haus, Ja, die nicht? Die Schnitzeljagd, ist. war das die? Dann ist das die. Die sprechen die Detective Boys ja Ja, sogar an in diesem Fall. Die genau. sagen ja zu Haibara hier, wir hatten da mal einen Fall mit Sonne, Mond und Sterne, da warst du auch noch nicht hier. Ja, genau so hieß der Fall. Sonne, Mond und Sterne. Ja, Genau. genau. Deswegen sehr schön, dass hier nochmal diese kleine Anekdote zustande kam. Und ja, dann eben der Hauptplot ist natürlich auch hier ja richtig gut umgesetzt und es sind auch so viele Menschen wieder involviert und sogar Heiji in Osaka wird irgendwie belagert von den Reportern und ja, es passiert einfach so viel. Ja, und dann natürlich am Ende noch das mit dem Boss. Also ja, man kann eigentlich nur 5 von 5 Pfeilen hier vergeben. Ja, ich persönlich habe jetzt nicht groß was dran auszusetzen. Ja, ich persönlich fand nur das mit dem Boss am Ende, klar, das ist wunderbar, dass das jetzt gekommen ist, dass man jetzt da so ein bisschen was weiß, aber es ist irgendwie so, ja, das ist übrigens der Boss. Und dann denkt man, ja, jetzt wird irgendwie ermittelt, wie damals so bei der Handynummer vom Boss. Da ging es da im Anschluss so ein bisschen weiter, wo man dann, ja, wo sie noch so ein bisschen gerätselt haben, aber jetzt war das irgendwie so, ja, das ist der Boss, das wissen wir jetzt. Und dann Ja. kommt, das spoilere ich jetzt schon mal, dann kommt im nächsten Kapitel nichts dazu, wo du sich eigentlich jeder normale Mensch denkt, ja, dann würden die doch da jetzt irgendwelche Ermittlungen anstellen oder irgendwie zumindest drüber reden, aber das war wirklich so auf den letzten Seiten so, ja, ach übrigens, ich habe da noch mal nachgefragt und das ist der Boss. Ja. Aber alle Fans wollten es immer wissen und haben jetzt den Namen und freuen sich und ja, das ist eigentlich das einzig Schöne an der ganzen Geschichte, nicht wahr? Ja, und eine andere Sache, die ich jetzt auch schon mal ansprechen möchte, bevor wir zum nächsten Fall kommen, weil das wird da auch relevant, Time is money. ist Time is Money. Genau. Die Nachricht an Bourbon. Dort steht Time is Money drin, weil das im Japanischen auch so ist. Da ist die ganze Nachricht, alles was auf Deutsch ist, ist im Japanisch auf Japanisch. Und Time is Money ist auch wirklich so mit lateinischen Buchstaben im Japanischen auf Englisch. So, im nächsten Fall, der aus Directive Con Weekly kommt, ist das so, dass Rom nochmal eine SMS schickt und da wieder Time is Money schreibt, was da aber als Zeit ist Geld eingedeutscht wird. Obwohl das im Japanischen wieder auf lateinischen, mit lateinischen Buchstaben auf Englisch Time is Money ist. Und jetzt ist das Ding. Damals wurde das kritisiert, dass das, obwohl das im Japanischen Englisch ist, im Deutschen eingedeutscht wurde. Kann man sehen, wie man will, ob man das eindeutschen sollte oder nicht. Das Ding ist nur, das wurde für was wurde für den Band-Release von den Weekly-Kapiteln nicht geändert. Deswegen haben wir jetzt in dieser deutschen Version von Band 95 sowohl einmal Time is Money auf Englisch und einmal Zeit ist Geld auf Deutsch. Obwohl es im Japanischen beides mal konsequent gleich war. Nur egal, welche Version man jetzt bevorzugt, ob man sagt, wir wollen es auf, ich will es auf Englisch behalten oder sagen, kann man ruhig eindeutschen. Egal welche Position man nimmt, es sollte zumindest konsequent sein, wenn schon, denn schon. Ja, das finde ich auch. Aber dass man jetzt zwischen Weekly-Kapiteln und diesen Kapiteln, die nicht im Weekly waren, so eine Diskrepanz hat, das ist schwach. Und das ist eigentlich mit einer der größten Besorgnisse, die man vorher hatte irgendwie. Wie ist das mit Weekly? Wird es nicht irgendwie Probleme geben? Und jetzt muss man sagen, zum Beispiel das hier, ja, dadurch hat sich jetzt innerhalb des Bandes so eine Inkonsequenz ergeben in so einem Haupthandlungspunkt, was sehr, sehr unschön ist. Und leider eine der größten Vermutungen von Befürchtungen von Weekly, nämlich, dass vielleicht da für den Bandrelease ein bisschen schlampig gearbeitet wird. Wenn man sich Band 95 anguckt, muss man das leider bis jetzt schon mal bestätigen, dass diese Sorge bestätigt hat. Ja, also wenn ich da auch noch kurz was zu sagen darf, ich wusste schon direkt, was du ansprechen willst, weil mir ist das auch sofort ins Auge gefallen, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich, wie du sagtest, oder wird aller Wahrscheinlichkeit nochmal dieser Ausdruck plotrelevant werden in Bezug auf Rum. Also da hat man sich dann ins eigene Bein geschnitzt. Und ja, zeigt so ein bisschen im Fall, was ich noch, ihr hattet eigentlich jetzt schon alle Punkte erwähnt, aber was ich neben diesem Time is Money noch erwähnen wollte, war zum Beispiel, dass es auch bei den Soundeffekten nochmal so eine Unsequenz gibt, wo dann die Reporter vor dem Haus stehen und oben drüber steht dann bla bla bla auf Deutsch und dann auf der nächsten Seite quasi sieht man Heiji in Osaka, wo dann bla bla auch auf Deutsch steht, aber halt noch mit den japanischen Soundeffekten, wo man dann denkt, auch hier ist es wieder uneinheitlich, so auf einer Doppelseite, wo einem das direkt auch nochmal ins Auge fällt. Ja, das ist halt nochmal ziemlich schade, muss ich sagen, aber ansonsten natürlich absolut plotrelevant. 5 von 5 Bosse kann man hier nur vergeben, sollte man auf jeden Fall lesen. Und ja, alles andere wurde schon gesagt mit Maria, dass sie wieder auftritt, war gut, dass nochmal Sonne, Mond und Sternefall bezogen wird, fand ich gut. Und ist einer der 3 Kapitelfälle mit sehr viel Inhalt, sehr viel Charakteren. Das ist wirklich richtig stark. Profitiert natürlich auch ungemein von dem vorherigen Fall, dass man diese ganzen Charaktere nochmal auftreten lassen kann. Das macht diesen Fall echt stark und ja, sollte man auf jeden Fall in einem Rutsch lesen. Ja, danach geht es dann weiter mit einem weiteren Fall, der 4 Kapitel umfasst. Das ist der längste Fall in diesem Band, zumindest zusammenhängt. Ja, den stelle ich euch jetzt mal kurz vor. Und zwar geht es da nicht storyrelevant weiter, wie man vermuten könnte. Olli hat es ja schon verraten. Am Anfang sehen wir zwar ein kleines Gemetzel, eine kleine Auseinandersetzung, Gemetzel ist hier falsch, zwischen Akai und Bourbon, die sich da ein paar Knarren an die Köpfe halten. Aber das war es dann auch schon. Der Fall beginnt in der Detektei, wo Amuro ein paar Sandwiches vorbeibringt, was er halt den ganzen Tag immer so macht, wenn er nichts zu tun hat. Kogoro sagt, ja, vielen Dank, übrigens, hier haben wir einen Fall. Also kommt Amuro mit, die gehen in einen Black Bunnies Club, einen Häschen-Club, woran ganz schockiert ist, ja, wie könnten wir hier rein, was soll das, Conan ist doch mit dabei, hier kleine Kinder und so weiter und so fort, stört Conan natürlich nicht, und Kogoro ist sichtlich angetan. Im Bunny Club treffen sie einen Auftraggeber, der einen Drohbrief erhalten hat. Der Auftraggeber kommt mit seinem etwas älteren Butler daher und gleichzeitig gesellt sich auch ein Häschen, also eine Dame da, die halt so im Häschenkostüm gekleidet ist, wie man es im Bunny Club sich vorstellen kann, gesellt sich zu ihnen und bedient sie und ja, da läuft wohl etwas zwischen dem Auftraggeber und diesem Häschen und so weiter und so fort. Die witzeln da ein bisschen rum. Kogoro hatte auch seine Handbissen dazwischen, aber nur zum Grabschen nicht. Unerwähnt. Ja, nur zum Grabschen nicht dazwischen gehen, ja. Dann kommt es, wie es kommen muss. Es passieren ein paar Gegebenheiten. Der Butler verliert seine Brille. Der Auftraggeber tritt auf diese Brille drauf, holt dann eine neue aus dem Auto. Ein anderes Häschen ist ein bisschen neidisch auf das Häschen, das den Tisch bedient und rempelt da ein bisschen rum und so weiter und so fort. Das Häschen fällt dann später zu Boden. Vergiftet, ach du meine Güte, genau, dann wird ermittelt mit Megure, ist meine ich am Tatort, genau, und ermittelt dann, es gibt die 3 Verdächtigen, einmal der Auftraggeber, sein Butler und dieses konkurrierende Häschen, das ein paar Feindseligkeiten aufgebaut hat, weil es vermutet, dass zwischen dem Opfer und dem Auftraggeber eine Beziehung bestehen könnte. Kogoro ermittelt dann auch ein bisschen mit, mehr Schein als Sein, ja. Genau. und wie der Fall dann letztendlich aufgelöst wird, das lest ihr am besten selbst. Ein bisschen Haupthandlung gibt es tatsächlich auch noch zwischendurch, denn Amuro fallen ein paar vergangene Szenen ein und natürlich wird auch noch die Szene zwischen Akai und Bourbon, die ganz am Anfang des Bandes ist, wo sich die beiden die Pistolen an die Köpfe halten, wird später nochmal aufgegriffen und auch sehr Story-relevant, also das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Wenn ihr den ganzen Band nicht kaufen mögt, könnt ihr euch die Kapitel natürlich auch bei Detective Conan Weekly kaufen, denn dieser Fall ist der erste, der damals bei Detective Conan Weekly veröffentlicht wurde. Da geht es quasi los. Und ja, wie ihr schon gesagt hattet, Johannes und Lasse, na, die Inkonsequenz mit dem Time is Money, Zeit ist Geld ist natürlich da. Auch ansonsten gibt es meiner Meinung nach ein paar weitere Ungereimtheiten. Denn, also meiner Meinung nach, ist die Schriftart entweder eine andere oder es wird kleiner geschrieben oder irgendwie, also ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich bemerke den Sprung zwischen dem vorigen Kapitel und diesem Kapitel. Und ich glaube, es ist nicht deswegen, weil ich einfach weiß, dass es damit Weekly losgeht, sondern ich glaube, die Texte in den Sprechblasen einfach allgemein kleiner gehalten und ich weiß nicht, irgendwie ist dieses gewisse Feeling da, aber ansonsten gebe ich diesem Fall auch 4 von 5 Häschen, kann ich sehr weiterempfehlen, auch Story-relevant solltet ihr unbedingt gelesen haben. Ja. Ja, man merkt. Ja, bitte lass. Man merkt schon in gewisser Weise, dass da ein bisschen anderes Lettering. Ja, nicht also wahr? Also zumindest eine andere Person war da wahrscheinlich dran. Ich glaube, Schriftart ist wahrscheinlich noch gleich. Würde ich auch sagen, aber irgendwas stört mich. Irgendwas ist es, würde Conan so sagen in dem Fall. Irgendwas ist ja im Busch. Das Okashina. Ist nicht zu gehen. Ja, genau. Ja. Ich würde inhaltlich auch wieder mitgehen. 4 von 5 ist ungefähr angebracht. Ich will dann noch kurz die Inkonsequenzen, oder das Inkonsequente, Sachen aufzeigen oder beziehungsweise nochmal ansprechen, weil das ist wichtig. Hier zum Beispiel haben wir das so gehabt, wir hatten ja damals das Kapitel 1010, aus Versehen auch Black Bunny's Club hieß, so wie das erste Kapitel im Lettering, der damals laut Josef Scharnl mach's gut heißen sollte, das Kapitel. Auf Japanisch heißt das Bye Bye Dane, also Bye Bye wie das Englische Bye Bye, und das ist nämlich etwas, was Elena in dem Flashback zu Amuro sagt. Und im Kapitel sagt sie auch weiterhin, mach's gut, weil sie sich verabschiedet. Auf ewig. Und deswegen sagt sie, mach's gut. Punkt, Punkt, Punkt. So sollte das laut Jesus Schauen auf das Kapitel heißen. Jetzt hier wurde das geändert und heißt, tschüss. Was ja inkonsequent ist, weil das ist halt im Kapitel drin. Das ist ein Zitat aus dem Kapitel. Und das hätte man doch ruhig so lassen können. Warum jetzt das unbedingt geändert werden musste, wer weiß es? Niemand. Dann auch, was auch nicht getan wurde, ist, das Ding ist, wir haben ja einen Mitarbeiter von EMA bei uns im Forum, der in dem Weekly Thread auch schreibt, dass das alles notiert wird und so. Und da wurde ja auch nochmal gesagt, es muss ja nochmal hinterher angeglichen werden, ob sich zwischen japanischer Magazinveröffentlichung, auf denen Weekly basiert, und der japanischen Bandveröffentlichung, auf dem der Band basiert, es Unterschiede gibt. Nun gab es einen Unterschied. Denn im Flashback wird das Alter von Atsushi Miyano als 32 angegeben in der Magazinversion. Und so stand es auch im Weekly drin. Das war aber ein Fehler im Japanischen. Das macht keinen Sinn mit der Zeitlinie, die wir kennen. Deswegen wurde im japanischen Bandrelease sein Alter auf 35 korrigiert. So ist es im japanischen Band 95 drin. Im deutschen Band 95 wurde einfach die Weekly-Übersetzung übernommen und sein Alter wird weiterhin als 32 angegeben. Nun, das Ding ist, es gibt in diesem Kapitel auch noch einen anderen Unterschied. Das sieht man jetzt nicht so gut, aber ich habe das im Forum geschrieben, könnt ihr mal im Band 95-Thread gucken. In der Szene, wo Akemi, Miyano und Bourbon als Kinder nebeneinander stehen, war das in der Magazinversion so, dass Bourbon ein bisschen kleiner war als sie, was keinen Sinn macht, weil er ist mindestens 5 Jahre älter. Ne, er ist 4 Jahre älter. Und das wurde im Bandrelease korrigiert, da wurde ein bisschen größer gezeichnet. Und diese größere Zeichnung, dass Bourbon im Flashback größer ist als Akemi, findet sich im deutschen Band wieder. Das heißt, das ist hier durchaus das Material aus Band 95, dem japanischen, mit den Zeichnungsänderungen und so. Das heißt, es ist schon das japanische Material, nur scheinbar wurde sich nicht nochmal die Mühe gemacht, das japanische Skript auch nochmal durchzugehen, weil man dafür wahrscheinlich nochmal den Übersetzer hätte bezahlen müssen. Und In dem Fall wird Weekly sogar zum Problem, weil wenn dann nicht nochmal, wenn das eben nicht passiert, dass das alles nochmal gegengecheckt wird, dann öffnet das Scheunentor, dass in Zukunft irgendwelche Detailänderungen, die sich im japanischen Text ergeben, was vorher für uns nicht relevant war, weil wir haben die Magazinveröffentlichung eh nie zu Gesicht bekommen. Unser Übersetzer hat ja immer gleich die Bandveröffentlichung bekommen, weil das geliefert wurde. Aber jetzt haben wir ja Übersetzungen, die auf der Magazinversion basieren. Und wenn dann hinterher nicht nochmal extra gegengecheckt wird, was halt zusätzliche Übersetzungsarbeit ist, dann könnten solche Fehler in Zukunft durchgehen, einfach, weil sich nicht nochmal die Mühe gemacht wird, das extra zu durchzusehen. Und das ist ein Punkt, wo Weekly vielleicht sogar zu einem Problem wird, weil sich dadurch doppelte Übersetzungskosten ergeben könnten. Was, wie gesagt, das könnte Ja, problematisch werden. der Punkt ist ja natürlich, durch die Weekly-Veröffentlichung nimmt man ja auch Geld ein. Also du hast ja quasi, ne, musst mit den Weekly-Einnahmen ja auch die Weekly-Ausgaben eigentlich decken und kannst für den Band-Release eigentlich den Übersetzer nochmal so einstellen, der dann halt nicht alles übersetzen muss, sondern nur noch die Änderungen kontrollieren muss. Das heißt, ne, eigentlich würde man da sogar noch was sparen, wenn das sich so ergibt, aber Ja. es wurde ja gar nicht gegengecheckt, offenbar. Von daher ist es einfach, das sollte so eigentlich ja tatsächlich nicht sein. Da hast du schon Aber recht. ich denke, da spart man halt einfach am meisten, nicht? Also wenn man niemanden mehr drüber gucken lässt, dann ja. Ja, wirtschaftlich gesehen würde es Sinn machen, einfach nicht drüber zu gucken. Ich weiß auch nicht, ob allen das so bewusst ist, dass zwischen Magazin und Bandveröffentlichung noch große Unterschiede bestehen. Aber als Redakteur oder Übersetzer sollte man sowas eigentlich wissen. Obwohl der Übersetzer hat eigentlich nichts mit zu tun, sondern immer musste auf den Übersetzer zukommen und sagen: Hier, hey, wir haben das, guck noch mal drüber, was sich geändert hat. Ne? So nach dem Motto. Oder man fragt in Japan nach und informiert sich, ob sich etwas geändert hat. Das kann man natürlich auch tun und dann diese Änderungen entsprechend anpassen. Das kann man natürlich auch ohne Übersetzer im Zweifel machen. Ja, und es ist ja eigentlich so, dass man als Verlag, wo ja Conan bei Egmont ein großes Ding ist, sag ich mal, da sollte man ja eigentlich auch genau darauf achten, dass man eben ja positiv damit rangeht und das eben, ja, gerade passiert eigentlich aktuell genauso das Gegenteil, dass man so sieht, ja, Egmont geht mit Conan eher schlaksig um und ist denen gar nicht so wichtig, obwohl es eigentlich eine der wichtigsten Serien ist. Und das ist auch sehr schade und das verstehe ich persönlich halt nicht, warum man da als verantwortlicher Redakteur oder Übersetzer oder wer da auch immer die Fäden in der Hand hat, um derjenige nicht sagt, ja, wir leisten mehr Qualitätsarbeit bei diesem Projekt. Ja, also dass da vorher gesagt wurde, wir passen da auf und und wollen keine Fehler aus Weekly übernehmen. Das hat sich vorher logisch angehört, aber jetzt bei zwei größeren Stellen, wir kommen noch zu einer, das ist schon mal die erste, wurden einfach Fehler aus Weekly in den Band übernommen. Und das ist wirklich, das ist auch noch ein Worst-Case-Szenario, was man vorher sich gedacht hat, wo man gesagt hat, nee, nee, Egmont wird doch keine Fehler aus Weekly in Band 95 übernehmen. Also so ein Saftladen sind die ja nicht, dass das passiert. Dafür machen wir uns Fans ja auch die Mühe, das vorher nochmal durchzugucken, extra für den Verlag, obwohl der Verlag das auch selber machen sollte. Was ja einer der großen Kritikpunkte war vorher an Directive Con, weil was bei Egmont Manga wenig passiert ist zwischen Auflagen Fehler korrigieren. Was vorher schon schade war. Aber dass man jetzt aus Weekly in der Bandveröffentlichung quasi, man hat vorher noch sogar eine Beta-Phase. Eine Beta-Phase, für die man die Leser auch noch zahlen lässt, wo man Feedback bekommen kann, um es dann in seinem 6,50 € gebundenen Druckprodukt nicht diesen Fehler zu wiederholen. Und dann macht man diese Fehler einfach trotzdem nochmal. Und das ist eigentlich extrem unprofessionell und super schade. Und das wertet dieses Produkt. Also, Band 95 ist super. Band 95 ist inhaltlich vielleicht eine der stärksten Conan-Bände überhaupt. Mit dem, was hier alles passiert, hauptplottechnisch und von den Fällen her. Und dass dann an diesem Punkt der Übergang von Weekly zu den Bänden ist und dieser Übergang so vor die Wand gefahren wird, weil man muss dazu, ich übertreibe nicht, also EMA hat wirklich alles falsch gemacht, was man hier hätte falsch machen können in diesem Übergang zwischen Weekly und der Bandveröffentlichung. Das ist natürlich wahrscheinlich so, weil es das erste Mal ist. Aber trotzdem, als professioneller Buchverlag geht das doch wirklich besser, oder bilde ich mir das ein? Also, wir sind natürlich noch nicht am Fazit des ganzen Bandes angekommen, aber ich hatte auch mal überlegt, was ist denn eigentlich hier passiert? Also die ganzen, na, mit den Soundeffekten, die manchmal übersetzt wurden, also manchmal wegretuschiert wurden, manchmal nicht. Einige Texte wurden angepasst, einige Fehler haben sich eingeschlichen, das ist auch in den vorigen Bänden passiert, das kann tatsächlich passieren. Aber auch zwischen Weekly und Bandveröffentlichung ist eigentlich tatsächlich alles falsch gelaufen, was hätte falsch laufen können. Denn wofür wir gewarnt haben, war ja tatsächlich das 1:1 zu übernehmen, einfach Weekly nehmen, in den Band packen. Und genau das ist passiert. Das sollte nicht passieren, ist aber passiert. Ansonsten noch die typischen Fehler obendrauf. Paar zusätzliche Fehler mit rein, halt mit den Soundeffekten. Gosho Aoyamas Kommentar fehlt. Es ist einfach so was, was halt nicht sein darf und was halt einfach passiert ist. Und mir ist tatsächlich nicht eingefallen, was man hier positiv hätte erwähnen können. So traurig das auch vielleicht sein mag, aber, ne, also. Es ist auf jeden Was? Fall sehr enttäuschend, gerade weil man ja eben durch Weekly vorher ja schon mal reinlesen konnte und gesehen hat, ah, das ist falsch, das ist falsch, das ist nicht so gut gelaufen, dass man das Genau. dann dem Verlag auch noch mitteilt und der dann im Prinzip schon weiß, ah ja, hier auf Seite 3 von Fall 5, da haben wir eine Sprechblase nicht befüllt oder so. Das können wir ja jetzt im Druck denn Band, wir wissen ja, wo es ist, ja, das können wir eben umsetzen und dann fertig, gut ist die Kiste. Also es wäre ja für den Verlag auch eine kostenlose Qualitätskontrolle gewesen. Warum man das nicht umsetzt, das geht nicht in meinen Kopf rein. Also ich verstehe das nicht. Ja, was ich da vielleicht noch angemerken würde, wenn sich jetzt der ein oder andere Zuhörer denkt, so, naja, die halten sich da jetzt vielleicht an Kleinigkeiten auf, aber es ist halt leider nicht so. Es betrifft halt, es gibt durchaus Fehler, wo man sagt, okay, ist das überhaupt ein Fehler? Ist das ist zumindest diskussionswürdig, wo das vielleicht nicht so klar ist. Aber es gibt halt andere Sachen, wir hatten es jetzt so angesprochen mit verrutschten Sprechblasen oder sowas. Das sind halt einfach eklatante, klare Fehler, ja? Und ja, da muss ich auf jeden Fall so dann zustimmen, was ihr da sagt. Zum Beispiel Kleinigkeiten wäre ja auch noch sowas wie, dass am Anfang von Fall 3, der ja nicht Weekly war, dass der ewige Knackpunkt, der Schriftzug direkt Taimori auf den Fenstern. In Fall 3 war nicht im Weekly drin, wird es komplett eingedeutscht, da steht fett direkt Taimori drauf. Auch noch sehr schlecht retuschiert. Und dann Fall 6, was im Weekly war, komplett nicht retuschiert, Sternchen direkt Taimori. Im selben Band, so eine Inkonsequenz. Das war früher auch nicht besser, aber wir hatten das, man hätte es ja vorher wissen können, wie das im Weekly man gemacht hat und gesagt, wir machen das dann in Fall 3 auch so, weil wir nicht mit Weekly clashen wollen in dem Sinne. Ja, gut. Dann nochmal vielleicht zum Inhalt kurz. Also ich muss sagen, als das Kapitel damals dann auf Weekly rauskam, mit dem Vorwissen von den vorherigen Kapiteln, hatte ich mich sehr gefreut, muss ich sagen, weil ich dachte, so Black Bunnies Club, das vermittelt irgendwie so, ja, Black Organization, also schwarze Organisation, besteht da vielleicht ein Zusammenhang oder sowas? Klang vom Titel her ziemlich interessant, muss ich sagen. Hat mich dann auch sehr gewundert, dass es dann nicht weiterging, mit was Olli schon gesagt hatte, mit diesem Karasuma, dass da noch weiter irgendwie spekuliert wurde oder dass gesagt wird, okay, wir machen da mal Ermittlungen gegen diese Karasuma Group oder was da ist. Wobei das dann ja doch nochmal aufgegriffen wurde, so zumindest in der Erinnerung von Amuro. Von daher ist das ja auch wieder doch wieder plotrelevant, wie ich finde, auch für für dieses Boss und das Drumherum. Deswegen fand ich den eigentlich auch plottechnisch sehr relevant und auch für dieses Karasuma zum vorherigen Kapitel. Aber es hat halt nicht so darauf Bezug genommen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und auch diese Szene mit Akai und Amuro, da wird ja noch was offscreen passieren. Passiert sein, dass jetzt hier in diesem Kapitel dann nicht endgültig aufgeklärt worden ist, wo wir wieder so einen Break haben mit, ne, wer da taucht da noch auf in diesem Zusammentreffen und was passiert da noch und so. Das wird ja auch nicht in diesem Kapitel geklärt. Von daher auf jeden Fall plottechnisch auch sehr stark, muss ich sagen. Und mir hat der Fall ganz gut gefallen, nur dass mit diesem komischen Alarm, der da losgegangen ist, was inhaltlich angeht, wo sie dachten, ist das jetzt ein Erdbeben und wir stellen deswegen unsere Gläser ab, fand ich auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Ja, war für mich nicht so nachzuvollziehen. Und ja, gut, das war so inhaltlich, was ich noch da so ein bisschen ergänzen wollte. Insgesamt aber auf jeden Fall auch ein Top-Fall, würde mich eurer Bewertung 4 von 5 Black Bunnies ja, anschließen. Ja, dann hake ich da inhaltlich auch noch ein kurz zum Schluss. Ja, den Fall An sich, also war jetzt, wie ihr eigentlich schon alle gesagt habt, er war jetzt ein bisschen schwächer. Der Fall an sich, den fand ich jetzt auch nicht so relevant und berauschend. Ja, aber ansonsten dieser Einwurf sozusagen aus Amuros und Akemis Kindheit, wo wir die Praxis Miyano noch mal etwas näher kennenlernen, das fand ich dafür umso gelungener, dass man da halt noch mal so ein bisschen ja reinlesen konnte und dann eben auch ja die Vergangenheit sozusagen, dass man auch noch mal ein bisschen ja doch Akemis und Elenas und Atsushis Tagesablauf so ein bisschen sieht. Da hatten wir ja vorher noch ja gar nichts irgendwie groß. Gut, jetzt ist es auch nicht viel, aber es ist auf jeden Fall da und das hat mich sehr gefreut. Ja, ansonsten ja, das, was Johannes auch gesagt hatte mit dem Handy-Erdbeben-Alarm, also fand ich auch sehr merkwürdig in dem Sinne, weil es gibt diesen Handy-Alarm, das weiß ich in Japan, weil da sind ja viele Erdbeben und dann kriegt man halt aufs Handy eine Nachricht, hey, hier Erdbeben, und meine Reaktion wäre eigentlich, boah, Erdbeben, scheiße, irgendwie schnell in Sicherheit bringen oder so, und die sind da alle so, ja, wir gucken mal aufs Handy, ist ein SMS eingegangen, oh ja, so voll entspannt. Und ich dachte, hä? Also, bisschen fehl am Platz, aber ja, ansonsten, ja, ein gelungener Mix aus Fall und Hauptstory und ja, am Ende der übelst gemeine Cliffhanger, also, ja, ich möchte, dass es da weitergeht, weil das ist auch so. Erstmal die Action mit, ja, hier Pistole und dann, ja, nichts mehr. So wie im Fall davor, aber trotzdem hier, meine Bewertung ist hier auch 4 von 5 Häschenohren. Also auch gerne lesen. Ja, ich glaube, da fehlt uns einfach die Erdbebenerfahrung, würde ich sagen, um die Situation von unserer Perspektive, glaube ich, einschätzen zu können. Aber ich fand es auf jeden Fall so, also nur weil da ein Alarm losgeht von einem Handy, dass auf einmal alle entweder panisch reagieren oder sich gar nicht in Deckung bringen. Also ich, ja, keine Ahnung, ich finde es nicht nachvollziehbar, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Fall weiter, dem letzten Fall in diesem Band, der dann im nächsten Band abgeschlossen wird, oder ihr lest einfach bei Detective Conan Weekly weiter. Aber was in den ersten zwei Kapiteln passiert, das wird uns Olli kurz vorstellen. Ja, wie schon gesagt, ich hab's angesprochen, wir kommen in ein komplett anderes Setting. Nix mit Villa Kudor oder Yusako. Wir wechseln zu Naeko Miike, ja, ins Schlafzimmer. Sie hatte gerade einen Traum, dass sie zu spät zur Arbeit kommt, und ha, plötzlich kommt sie wirklich zu spät zur Arbeit und ja, eilt dann hektisch aus dem Haus. Und dann ist sie an einer roten Ampel, überlegt kurz, ob sie nicht einfach rübergehen sollte, aber erinnert sich dann an die bekannte Szene mit Chiba oder Kazunobu als Kinder sozusagen, wo er ihr eben dann den berühmten Satz sagt mit der Angewohnheit, und dann bleibt sie eisern, trotz dass sie es eilig hat, und geht nicht über die Straße. Dann kommen auch die Detective Boys, alle fünf. Und sie erklärt denen dann so ein bisschen die Bedeutung der Verkehrszeichen und welche Farbe, welches Schild, wie das so ein bisschen alles zusammenhängt. Und ja, sagt dann den Kindern, dass die sich halt brav an die Regeln halten sollen. Und dieses Wort Regeln, ja, triggert so ein bisschen den Täter mit Hut, der sitzt da im Auto an dem Zebrastreifen und ja, erinnert sich ganz wütend ja, an eine Situation aus seiner Vergangenheit, wo wir dann eine tote Frau sehen. Mehr dann aber auch nicht. Dann sind wir im Polizeipräsidium, wo Sator, Yumi und Naeko ja, von ihrer Observation berichtet mit Takagi, und ja, dann kommt Takagi plötzlich auch vorbei mit Chiba zusammen, und Naeko ist dann natürlich wieder ganz, oh, ja, Chiba, und ich habe Knoblauch gegessen, und hoffentlich riecht er das nicht, und naja, dann erzählen die auch so ein bisschen über ihre Tätigkeit, und ja, Chiba sollte eine Observation durchführen, aber sein Partner leidet an Heuschnupfen, und das ist halt nicht gut für eine Observation, weil er kann ja da nicht die ganze Zeit niesen. Deshalb sagt er will das alleine machen. Und Yumi, wie sie halt so schön locker flockig drauf ist, sagt dann, ja, nimm doch einfach hier Naeko mit, also Sie erwähnt den Namen extra nicht, weil sich Chiba endlich mal erinnern soll an seine Jugendbekannte oder Kindheitsbekannte. Ja, er erinnert sich aber nicht, denn er sagt einfach nur, ja, du siehst ein bisschen jung aus und das passt für die Observation nicht. Und ja, dann macht er sich auf den Weg und Naeko ist dann auch so richtig enttäuscht von ihm und sie geht dann zusammen mit den beiden Polizeiobermeisterinnen zum Karaoke. Die machen dann noch da so einen schönen Abend. Yumi kommt nicht mit und ja, weil Naeko halt so richtig sich über Chiba ärgert, dann betrinkt sie sich so ein bisschen mehr und ja, wird dann von der einen nach Hause gebracht. Die andere macht sich dann alleine auf den Heimweg, wird dann eben von dem Täter mit Hut, der sich jetzt noch einen Mundschutz besorgt hat, angesprochen und ja, dann später in einem Park angegriffen. Zunächst kann sie sich wehren, aber durch einen Elektroschocker wird sie letztendlich außer Gefecht gesetzt und dann umgebracht. Und dann beginnt das zweite Kapitel wieder mit den Detective Boys am Zebrastreifen, die Naekos, ja, Verkehrsregeln, Hinweise beachten und mit ihrer Hand über den Zebrastreifen gehen. Die haben die angehoben und dann kommen Naeko und Yumi an und freuen sich halt darüber, dass die Kinder die Hinweise so schön umsetzen. Dann kommt über Funk halt hier Tatort im Park, Leiche gefunden. Ja, dann fahren die beiden dahin. Die Detective Boys haben es natürlich auch gehört, gehen mit. Und ja, dann finden sie diese tote Polizeiobermeisterin Toko davor. Sato und Takagi sind auch schon vor Ort und ermitteln. Und ja, dann reden sie so ein bisschen, was denn eigentlich da passiert ist, weil sie ja abends irgendwie zusammen waren. Dann kommt noch die Kollegin, die Mieke nach Hause gebracht hat. Und ja, der fällt dann plötzlich halt was ein. Aber sie sagt halt nichts, sondern geht nur still ihrer Wege. Ja, später erfahren wir, dass sie den Täter anhand der Hinweisnachricht von der Leiche erkannt hat, konfrontiert ihn, ja, schafft es aber nicht, ihn zu überwältigen, sondern wird auch mit dem besagten Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und dann in dem Hochhaus, wo sie ihn halt gestellt hat, wird sie aus dem Fenster geworfen, ja, und landet dann auf der Straße und hat es natürlich auch nicht überlebt. Und dann wird der Vizedezernatsleiter Kuroda eingeschaltet sozusagen und er stellt halt fest, ja, dass wir es hier mit einer Serienmordserie an Polizistinnen zu tun haben. Ja, und damit endet dieser Band auch schon und wir können uns in dem nächsten Band auf die Fortsetzung dieses Verkehrspolizistinnen-Serienmordes freuen. Ja, also ich persönlich fand, es war schon mal ein gelungener Einstieg. Wir haben wieder eine Chiba und Naeko Love Story. Hoffen wir mal, dass es sich so entwickelt, Situation. Und ja, wir haben wieder die Verkehrsabteilung der Polizei, die wir auch nicht so selten zu Gesicht bekommen. Von daher finde ich es sehr schade, dass zwei davon jetzt schon nicht mehr am Leben sind. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze noch so entwickelt. Ja, die Bewertung hört ihr dann im nächsten Podcast. Also wieder einschalten. Aber jetzt noch nicht abschalten. Ja, ich habe nämlich auch noch eine Bewertung. Und zwar muss ich sagen, der Fall hat es hier echt schwer in dem Band. Ich halte ihn durchaus für einen guten Fall. Aber natürlich sind die Fälle davor einfach echt enorm stark. Wir haben es ja auch in unseren Bewertungen gehört. Die haben sich durchgehend im hohen Rahmen bewegt. Und da hat es der Fall so ein bisschen schwieriger. Bei mir kam irgendwie nicht dieses Serienmörder-Feeling auf, so wirklich. Man hat halt diese neuen Charaktere, die dann eingeführt werden und zack, wir fahren mehr über die Verkehrspolizei und zack, sind sie alle tot. Wirkt ein wenig konstruiert so und ne, vielleicht muss das auch so sein. Ansonsten fängt er eigentlich schon ganz gut an dann. Der Täter gefällt mir nicht, dass der so klar dargestellt worden ist mit diesem Hut und diesem Mundschutz und sowas. Hat den Täter so für mich so ein bisschen, irgendwie lächerlicher gemacht, als er vielleicht ist. Und das hat mir so ein bisschen dann so den Spaß daran genommen. Aber ich denke, es ist ein guter Fall und auch ein guter Beginn für so einen Fall. Und ich bin natürlich dann auch gespannt, oder wie sich das entwickeln wird mit dieser Love Story, wenn ich es nicht schon in den Kapiteln gelesen hätte, in den Weekly-Kapiteln. Aber ja, finde es eigentlich einen guten Einstieg, aber wie gesagt, hat halt schwer mit den vorherigen Fällen. Deswegen würde ich trotzdem mit der Bewertung so, also bei 4 kann ich, 4 von 5 kann ich nicht gehen, aber schon so 3,5 würde ich für diesen Beginn schon geben. Ich wäre inhaltlich bei 4 von 5 tatsächlich, weil ich diesen Fall einfach sehr stark finde. Ich finde, die angesprochenen Probleme sehe ich, aber haben für mich jetzt bei der Bewertung dieses Falls und beim Lesen dieses Falls ehrlich gesagt nicht sonderlich, haben sich nicht sonderlich auf meine Bewertung ausgewirkt. Ich möchte dann auch noch mal wieder auf zwei, drei Sachen eingehen, was die Inkonsequenz und die Transition von Weekly angeht. Nämlich zum Beispiel, fangen wir erstmal mit einer Kleinigkeit an. Ganz am Vorne des Kapitels sehen wir auf der ersten Seite das Detektiv Conan-Logo. Und dann auf der zweiten Seite ist erst das eigentliche Kapitelbild mit dem im Fall 10 und so. Nun ist das so, wenn bei Conan so eine Situation ist, dass das Titelbild nicht die erste, sondern die zweite Seite ist und die erste Seite quasi normal ist, haben wir ja öfter mal, dann ist das ja normalerweise so, dass auf der ersten Seite dann auch schon der Kapitelname klein in so einem Panel drin steht. Nun ist es im Japanischen so, in der japanischen Magazinversion steht da das Logo von Detektiv Conan drin, damit die Magazinleser, die nur irgendwie durchblättern, sofort sehen, was es ist. Deswegen hat man sich bei Weekly entschieden, da das Detektiv Conan-Logo auch hinzupacken, das deutsche eben, mit dem karierten Conan und so. Gut. Ja, ist hier natürlich falsch, ne? Da muss eigentlich Richtig. der Kapitelname hin. In der Bandversion wird es dann in Japan eben der Kapitelname hingeschrieben und so wurde das bei Conan 94 Bände auch gemacht und jetzt nicht mehr. Kann man sehen, vielleicht Kleinigkeit, aber auch wieder. Das zeigt eben die mangelnde Fürsorge quasi beim Überführen der Kapitel von Weekly in den Band. Also ich dachte tatsächlich beim Lesen auch erst, dass es nach dem letzten Fall noch weitergeht, aber dann kam plötzlich die Polizistin davor und dachte mir, hä, was denn jetzt hier? Und hab dann auch, ja, nach paar Sekunden oder paar Millisekunden gecheckt, dass es hier mit dem neuen Fall weitergeht, aber ne, eigentlich ist man was anderes gewohnt, wenn man Detektiv Conan länger liest, über 94 Bände, dann erwartet man hier eigentlich auch schon, ne, Kapitel 10, so wie noch, wie auch immer das heißt, hier, dabei sind wir gleich alt, klein dorthin geschrieben, dann weiß ich auch, ah, es geht mit dem nächsten Fall weiter. So hat's halt bisschen, ne? Ja, Was schade. man auch gewöhnt ist, ist, dass im letzten Panel des Bandes steht Detektiv Conan Band Ja. 95 Ende. Ist auch nicht passiert, das Panel ist frei. Dafür haben wir auf der nächsten Seite eine komplett weiße Seite, wo nur das Logo von Detektiv Conan nochmal drauf ist, das Deutsche. Ja. Und dann natürlich die Kardinalsünde von Weekly zum Band ist, dass Yumi ihren Freund Shukichi Haneda oder Shukichi-Line, wie es ja leider im Deutschen heißt, Yukichi nennt. Was ein Fehler ist, den wir in Weekly drin haben, und der ist in diesem Fall, bei diesem Band drin gelandet. Und das war das Erste, was ich geguckt habe, als ich den Band, ich dachte mir, ich guckst du mal rein, guck sofort rein, ob der Rechtschreibfehler korrigiert ist. Und er ist nicht korrigiert worden, da wusste ich. Rechtschreibfehler? Ja, gut, ja. Ja, Das ist schon ein krasser Fehler, muss ich inhaltlicher sagen, ja. Fehler, Namensfehler. Gut, Ja. inhaltlicher, aber auf jeden Fall ein krasser Fehler. Und ein sehr offensichtlicher und leicht zu korrigierender Fehler. Als erstes guckt, ob der korrigiert wurde, wo nicht korrigiert, da wusste ich schon, oh je. Da sind wir Band 95, das wird eine wilde Fahrt. Und wie wir bisher, ja, wie wir bisher gesehen haben, das ist einfach, also das geht gar nicht. Nee, also es hat nicht die Tragweite eines Hatsutori, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gravierender Fehler, vor allem weil Shukichi eigentlich auch nur kurz erwähnt wurde und man, ne, ich glaube, sein Name wird gar nicht mal richtig genannt, sondern nur der falsche einmal. Und wenn man nicht genau weiß, was mit den beiden jetzt ist, mit Yumi und Shukichi, dann, ne, hat man vielleicht auch die Assoziation nicht, die ja eigentlich da sein soll. Und die ist hier halt vollkommen fehl am Platz, weil dieser Fehler nicht ausgebessert wurde, was ja spielend leicht möglich gewesen wäre. Und das ist ja wirklich einer der gravierenden Fehler. Wenn man einen wirklichen kleinen Tippfehler nicht übersetzt, Kann ich noch drüber hinwegsehen, aber sowas sollte dann vielleicht doch tatsächlich nicht passieren. Das müssen wir dann einfach in den nächsten Kapiteln und Bänden einfach immer Yukichi nennen. Dann fällt das nicht so auf. Lassen wir das ein bisschen. Das heißt ja wirklich so. Dann der mich gerne. Was dann nämlich auch in Weekly drin ist, ist, dass am Anfang des Kapitels und auf den Titelseiten stehen halt zusätzliche Sätze drin, die von der Redaktion für das Magazin in die Kapitel eingefügt werden, damit der durchschnittliche Magazinleser blättert durch, dann sieht er halt auf dem Kapitel noch einen zusätzlichen Satz. Und dann sieht er auf der ersten Seite am Rand noch irgendwie Verkehrspolizistin Naeko Miike muss sich ziemlich beeilen, da wo sie so längst läuft. Das ist im Weekly auch drin, was im Magazin ist. Das wird in Japan in den Bänden aber rausgenommen, weil ein Band ist kein Magazin. Und diese Sätze sind auch im Deutschen nicht drin. Das heißt, da hat es ja scheinbar funktioniert, dass man Sätze rausgelassen hat. Aber warum dann nicht an anderen Stellen? Warum dann nur mit diesen super offensichtlichen Sachen? Wir werden es nie erfahren. Aber ja, berechtigte Frage tatsächlich, ja. Und vor allem ist Detective Conan natürlich auch ein Vorzeigeprodukt. Also mit die bekannteste Serie von EMA, da sollte sowas eigentlich nicht passieren. Also ja. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man sagt, okay, das wird dem Durchschnittsfan vielleicht nicht auffallen oder nicht so stören. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass man diese eklatanten Fehler oder so, dass man das nicht korrigiert. Also, ich möchte jetzt immer, es gab natürlich den Wechsel zwischen Steffen Hautog, Marco Walz, das kann man natürlich einerseits anführen, und dieser Wechsel hat natürlich auch in Detective Conan Weekly stattgefunden, dass dort Steffen Hautog zuerst verantwortlich war, laut Impressum ist er immer noch verantwortlich, aber eigentlich sind dort Marco Walz und ich glaube, Michael Peter heißt er, verantwortlich jetzt inzwischen für Weekly, dass es da halt diesen Übergang gab und dass deswegen vielleicht versucht wurde, hier die Fehler auch im Band zu ändern, zu korrigieren. Für mich wirkt es einfach so, als hätte die Zeit nicht gereicht, dass dieser Band vollständig als hochwertiges Produkt veröffentlicht wurde. Es wurde angefangen zu retuschieren, man hat gemerkt, oh, wir haben nur noch 7 Tage Zeit, ja, retuschieren wir jedes zweite Wort, vielleicht fällt es nicht auf. So wirkt es halt irgendwie auf mich. Und am Ende mit den Weekly-Kapiteln dann einfach reingepfeffert, so nach dem Motto. Ich hoffe, dass sich das Team tatsächlich findet, also Marco Walz, und dass das mit Weekly auch jetzt durch den Wechsel des Redaktionsteams vielleicht ein bisschen besser ins Rollen kommt, dass da auch in zukünftigen Bänden und in der zukünftigen Auflage dieses Bandes, denn man sollte hier in der zweiten Auflage definitiv einiges ändern, dass das behoben wird und besser wird, da kann man nur hoffen und beten und ja. Also man muss dazu sagen, man kann natürlich ein bisschen Verständnis dafür haben, dass, also ich sag mal so, für Marco Walz war es vermutlich der schlechtmöglichste Band, um die Verantwortung von Steffen Hautog zu übernehmen, wegen dem ganzen Weekly-Überführung. Dafür kann man ja auch Verständnis haben, habe ich auch Verständnis für, ist bestimmt nicht leicht gewesen. Aber das kann das halt trotzdem nicht vollends entschuldigen, was da alles verbockt wurde in diesem Band. Leider nicht, ja. Wir werden dann hoffentlich bei der Double Face Edition, die ja auch bald erhältlich ist im April, dann sehen, was Marco Walz alles wirklich kann, ohne dass diese Weekly-Problematik dazwischen funkt. Ja, aber so ist Band 95 leider einfach ein unvollständiges Werk geworden, muss man leider wirklich sagen. Also, ja, wie gesagt, ich möchte ja auch gar nicht so negativ darüber sprechen, aber es ist einfach leider nicht der allerbeste Band. Das muss man so festhalten. Wenn nicht sogar einer der, untersten, wenn die es gibt. Ich will es nicht sagen. Ja, es ist traurig. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns noch mal kurz das Detektivlexikon an, um uns ein bisschen zu freuen. Da ist nämlich, soweit ich es gesehen habe, kein Fehler mit dabei. Yukimasa Yugami ist vorgestellt und da hat Olli, glaube ich, auch noch 1-2 Sätze zu, nicht wahr? Ja, also nachdem wir jetzt den Band so auseinandergenommen haben, muss ich sagen, passt der hier eigentlich ganz gut rein, denn mein erster Gedanke, als ich dieses Detektivlexikon gesehen habe, habe ich gedacht, ey, der Typ ist so ein richtiges Arschloch. Ja, Entschuldigung für die Wortwahl, aber so wird er hier eigentlich im Prinzip vorgestellt als unzuverlässiger und verantwortlicher Typ, der seine Arbeit liegen lässt, um irgendwelche Fälle zu lösen, die er zwar einzigartig löst, aber er informiert seinen Chef dann halt auch nicht darüber, dass er eben mal was anderes macht. Und dann hat er so halt seine Eigenarten und er macht auch mal Ermittlungen nicht ganz legal, sondern auch mal eben einfach so, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ja, bei seinem Partner kommt das natürlich auch nicht gut an. Und ja, deswegen mein Mitleid für den Partner da. Aber ja, das ist sozusagen ja ein eher, ja, sagen wir mal, Kommissar von der negativen Sorte, der Yukimasa Yugami. Vielleicht mag ja der eine oder andere diesen Charakterzug, aber ich persönlich mag ihn nicht. Und ja, das einzig Positive, was ich aus diesem Detektivlexikon ziehe, ist, dass ich weiß, dass Eisname das Schriftzeichen der Grau in Haibara drinne vorkommt. Und ja, wie Aoyama schon sagt, Haibara ist das genaue Gegenteil von dem Yuki Masa. Also muss man im Umkehrschluss sagen, wenn man Ai Haibara nicht mag, dann sollte man sich vielleicht solche Werke zu Gemüte führen. Das könnte ja durchaus sein. Das, ja, also wenn ihr den Band zufällig mal gelesen habt von diesem Detektiv, dann schreibt es doch in die Kommentare oder ins Forum oder sonst wohin. Ja, genau. Am Ende des Bandes haben wir dann, wie gesagt, noch das Impressum und ein bisschen Werbung für ein paar Detective Conan Sonderbände. Ich denke mal, wenn man mit Detective Conan zu tun hat, hat man eh die Sonderbände auch irgendwo schon mal gesehen. Was hier fehlt, meiner Meinung nach, ist Werbung für Detective Conan Weekly. Definitiv. Denn das hätte sich hier ideal angeboten, weil der Übergang einfach fließend ist und man direkt weiterlesen kann, wenn man den Band hat. Deswegen möchte ich das jetzt hier tun und für Detective Conan Weekly eine Lanze brechen. Auch wenn die Weekly-Kapitel hier im Band größtenteils kritisiert wurden, lohnt es sich doch. Also die Weekly-Kapitel sind ja gar nicht mal so schlecht, wie sie hier gemacht wurden. Im Band sind sie halt schlecht, aber als Weekly-Kapitel sind sie Gold wert, sage ich mal. Und wenn ihr euch auf den aktuellen Stand lesen wollt, dann könnt ihr bei, ich glaube, Weekly 7, 8 weiterlesen. Welches ist es? Weekly 7. 7, genau. Und ihr könnt dann alle weiteren kaufen. Das sind, glaube ich, 17 Weeklies, also 17 Euro, falls ihr die irgendwo rumliegen habt und gut investieren wollt, ab damit zu EMA, also zu Kobo, ja, iTunes. Man muss ja dazu sagen, Google, dass der nächste Band erst ganz spät rauskommt. Ne? Also ich weiß gar nicht, der kommt, glaube ich, erst im Dezember raus, ist so angekündigt. Oder ja, also von daher dauert es wahrscheinlich noch eine Weile. Wenn man die Zeit irgendwie überbrücken will, bietet sich das mit Weekly jetzt natürlich an. Aber Philipp. Definitiv, ja. Wie können wir denn da Werbung für Weekly reinpacken, wenn wir 4 identische Seiten mit dem Egmont-Logo und deren Internetpräsenzen auf Social Media haben müssen? Da ist doch gar kein Platz für Werbung für Detective Conan Weekly oder für Aoyamas Kommentar oder für Werbung für irgendwelche anderen Manga. Seit das habe ich mir auch gedacht. So, dass hier nur Werbung für Conan-Sonderbände drin ist, in diesem Conan-Manga, wo man sagen muss, ja gut, Conan-Leser lesen Conan. Danke. Mehr Conan, was ich lesen kann. Ja, nee, da war einfach kein Platz für Philipp, das tut mir leid. Ja. Der Wald weint um sein Papier, sage ich dazu. Das ist echt traurig, was hier passiert. Ja, ich habe persönlich auch Magic Kaito vermisst, ich meine, ne? Ja, jetzt wissen wir ja gar nicht, was Kaito Koruba macht. Ja, das habe ich gesucht. Ja, na, also, ja, ich schlag den Band hier zu und leg ihn weg. Und als abschließendes Fazit kann man sagen, es war ein schwieriges Unterfangen, Weekly und die Bände unter einen Hut zu bekommen. Es hat nicht ganz funktioniert. Man kann eben einen Schutz dafür nehmen, muss es aber nicht unbedingt tun. Es ist einfach nicht der Knallerband geworden, der hätte sein können. Inhaltlich ist es grandios. Von der deutschen Umsetzung her, ja, verbesserungswürdig und sollte in der zweiten Auflage auch verbessert werden, meiner Ansicht nach. Schade als Einstieg für Marco Walz tatsächlich. Ich hoffe dann tatsächlich, dass es mit dem nächsten Sonderband besser geschieht. Der erscheint nämlich am 4. April, um schon mal Werbung zu machen. Double Face Edition. Werden wir auch wieder einen Themenpodcast dazu machen. Ja, habt ihr noch abschließende Worte zu diesem Band? Ja, also ich würde gerne eigentlich nochmal eine kleine kurze Zusammenfassung machen, was mich an dem Band stört. Denn eigentlich ist es eine klare Kaufempfehlung, weil inhaltlich so viel Gutes passiert. Ich glaube, das ist jetzt auch klar geworden, als nachdem wir das besprochen hatten. Aber was mich stört, so die 4 größten Punkte oder 5 sind es einmal, dass das Cover, so diese Steinmauer, dass sie anders aussieht, dass Aoyamas Kommentar fehlt, dass man die Fehler übernommen hat aus der Weekly und dass man die Töne nicht editiert hat, also dass man das Japanisch da übernommen hat und einfach Deutsch drüber geklatscht hat. Das sind so für mich die größten Fehler, die man hier begangen hat und da teilt sich das halt immer nochmal auf bei den Weekly, wie viele Fehler da gemacht wurden und so. Deswegen ist das echt schwierig. Und normalerweise hätte ich den Band rein inhaltlich, und wenn er so wäre wie immer, hätte ich da wahrscheinlich gesagt, ja, 5 von 5 und klare Kaufempfehlung. Und so muss man einfach sagen. Also wenn ihr die Weeklies schon habt, dann überlegt euch das vielleicht nochmal. Aber gut, da fehlen euch noch vorher die paar Kapitel. Aber Ja, und die sind auch ja, wichtig. Die sind auch aber wichtig, es ist ja. echt, echt schwierig. Und ja, eigentlich eine klare Kaufempfehlung, aber so würde ich auch tatsächlich in der Gesamtwertung nur 3 von 5, 5, weiß nicht, Sterne dafür vergeben oder verbogene 100 Yen-Münzen, weil es ist einfach, ja, hat mich schon am Lesespaß gehindert. Gerade sowas mit den japanischen Soundeffekten und so, das hat wirklich beim Lesen gestört, muss ich sagen. Ja, Ich glaube ruhig aber. aber, dass man am Ende sagen muss, das sind Sachen, die sind unschön, aber ich glaube, wenn ihr euch jetzt als durchschnittlicher Leser, der sich die neuen Detective-Conan-Bände immer kauft und sich beim Lesen freut, dann wird euch das wahrscheinlich auch ins Auge fallen, aber insgesamt ist der Band trotzdem eine Kaufempfehlung, leider. Das ist ja auch, nein, was heißt leider? Leider. Nicht ja, falsch formuliert. Ich meine das so wie mit der Shinichi Returns, weil der Inhalt ist einfach so unfassbar stark, dass man sagen muss, kauft euch den Band trotzdem, würde ich sagen. Weil warten auf die zweite Auflage, Ne, das, das dauert, ja, ja. also ich würde mal sagen, gerade weil dieser Band auch so wichtig ist, ja, wie gesagt, inhaltlich von mir eine klare 5 von 5. Das haben wir, ich glaube, das haben wir jetzt auch mehrfach im Podcast gut rübergebracht, wie stark wir diesen Band inhaltlich finden. Ja, deutsche Umsetzung 3,5 von 5. Da muss man dazu sagen, das Ding ist, das meiste vom Band ist ja durchaus das Übliche und es ist, da ist, kann man sagen, ja, okay, das ist halt so. Und das meiste von Weekly war ja auch okay. Nur halt, die Fehler sind also vergleichsweise sind die Fehler natürlich nicht Ja. wenig. Es wurde mehr richtig gemacht als falsch. Sagen wir es mal so. Aber eben, wie wir es rübergebracht haben, diese Art der Fehler und eben, wie diese Fehler gemacht wurden und wie man sie hätte vermeiden können, hinterlässt halt einen extrem bitteren Geschmack. Und das ist alles einfach furchtbar schade. Ja, Johannes hat ja auch ein paar Sachen angesprochen, die halt nicht nur den, sag mal, Hardcore-Fan wie uns ja, jucken, sondern auch die normalen Leser. Also einerseits Gosho Aoyamas Kommentar fehlt, das wird jedem Fan aufgefallen sein, der ein paar Bände gelesen hat. Mit den Soundeffekten weiß ich nicht mal unbedingt, ob das allen so auffällt, muss nicht mal. Aber wenn man den Band ins Regal stellt, dann fällt einem auf, dass die Mauer anders ist. Und das ist auch unschön. Also das sind so die zwei Dinge vielleicht, die wirklich jedem auffallen dürften, sollten, müssten. Ja, von daher, über das andere kann man vielleicht noch hinwegsehen. Ne? Ja, Man muss also. auch mal sagen, es gab auch vorher schon inhaltliche Fehler bei den Bandveröffentlichungen, ja. Aber hier ist es halt, ne, diese Problematik, dass man einfach Weekly hatte, wo man es hätte korrigieren können, muss man mal so sagen. Wo man da vielleicht sagt, im Weekly sind die Fehler vielleicht gar nicht mal so schlimm, aber dann in der Bandveröffentlichung, wenn man das schon hat. Das macht halt diese ganze Krux hier aus an dieser Sache, wie ich finde. Ja, und ich denke auch, wir wollen auch gar nicht so sehr negativ über diesen Band wegziehen. Ich habe das ganze Gefühl, der Podcast ist nur negativ. Aber wir warten ja auf den Band und freuen uns drauf. Und dann ist man halt doch ein bisschen enttäuscht, dass nicht das eingetreten ist, was man erwartet hat, nämlich dass die Weekly-Sachen angepasst wurden. Ja, haben wir jetzt vielfach hier ausdiskutiert. Es hätte anders laufen können. Ist es leider nicht. Ja, c'est la vie, ist nun mal so. Und auch wenn Fehler, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man das schon so ein bisschen gewohnt war von früher, eigentlich doch erwarten wir und sind wir von EMA doch insgesamt auch was Besseres gewöhnt. Trotzdem, auch wenn es vorher immer schon mal Fehler gab. Eigentlich sind wir mit EMA, macht ja sehr viel richtig. Und wir sind eigentlich ziemlich viel Gutes von EMA gewöhnt. Wir sind auch ein paar schlechte Sachen gewöhnt, aber insgesamt sind wir viel Positives gewöhnt. Und dass das jetzt eben so viel schlechter ist als sonst und dass uns das so stört, zeigt ja auch nur nochmal, wie zufrieden wir eigentlich vorher waren und was für einen guten Job EMA eigentlich vorher gemacht hat. Und das möchte ja jeder Con-Fan, dass EMA einen guten Job macht. Und deswegen ist es halt doppelt schade. Ja, Ja, Olli, das. hast du noch ein paar positive Punkte? Ja, Ja, bitte, Olli, bitte, Olli, rette auf jeden uns. Fall. Also, wie gesagt, inhaltlich, wie schon so oft betont wurde, ist dieser Band ein absolutes Muss und wir haben für jeden Geschmack was dabei und allein die ganzen Charaktere, die auftreten, da gibt es nichts dran zu rütteln und ich persönlich sag jetzt auch mal, hab's jetzt nicht mit dem kritischen Auge gelesen, diesen Band, und mich persönlich zum Beispiel, weil ich mehr auf den Inhalt und die Story und das geachtet habe und die Bildzeichnung an sich nicht so genau studiert habe, hatte ich mich jetzt an den Soundeffekten persönlich auch gar nicht gestört und war halt, wie gesagt, mehr vom Inhalt gefesselt und von der Story an sich. Deswegen, ja, wie gesagt, da meiner Meinung nach eine absolute Kaufempfehlung, weil das ein sehr wichtiger Band ist, auch Hauptstory-mäßig. Und ja, das, was mich persönlich halt einfach nur ärgert, ist halt, wie schon auch schon gesagt wurde, wir hatten diese Detektiv Conan Weekly-Vorlage, was ein super Projekt ist nach wie vor und ich bin sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben. Ja, aber das dann eben halt, wo ja auch der normale Gedanke hintersteckt, hey, wir können die Manga schon mal vorher lesen, uns fallen Fehler auf, wir teilen das mit, dass es dann in gedruckter Version korrigiert wird. Das wäre, also wieder, ich kenne die Statuten da nicht und den Aufwand nicht, aber meiner Meinung nach wäre das nicht so ein großer Aufwand, das dann eben halt auch noch zu korrigieren, weil Egmont möchte ja eigentlich als Verlag auch, dass Conan als Produkt gut vermarktet wird und bei den Leuten, wenn man jetzt das mal so ja eingeschränkt und platt formuliert, ja, Band 95, das war der große Wechsel von Steffen Hautog zu Marco Walz, dass man dann sagt, ja, Marco Walz hat gewechselt und das war ein super Start, den er da hingelegt hat und Conan wurde so und so vermarktet und das fällt einem so und so auf. Jetzt aktuell ist es eher das Gegenteil, was bei rumkommt und ja, ich wünsche, dass Marco Walz diesen Podcast hört, dass er den auch zu Ende hört und dass er hier am Ende halt eben auch ja, unsere Kritik sich zu Herzen nimmt und das eventuell in der Zukunft korrigiert wird, was wir uns alle wünschen würden und ja, dass er einfach ja, seinen Job gut macht, dass er auch ja, ein Herz für Egmont und für Conan entwickelt und sagt, ja, das ist eines unserer größten Produkte und ich höre auf die Fans und ich möchte das so weitergeben, ja, wie es einfach unser aller Herzensprojekt ist und ja, deswegen abschließend nochmal, inhaltlich ist der Band top, man kann sich über diese ganze Umsetzung mit Weekly und so ärgern, aber abseits davon eine absolute Kaufempfehlung und für jeden Sammler und Fan der Story ein Muss, diesen Band zu haben und deswegen meiner Meinung nach, wie gesagt, kauft euch Band 95. Wenn ihr halt Weekly die Kapitel schon habt, dann muss man jetzt halt immer noch überlegen, ob sich der Mehrwert lohnen würde, weil man ja eben die Hälfte des Bandes schon hat. Dann kann man überlegen, wenn man sagt, nee, ich bleib bei der digitalen Form. Aber so, wenn man jetzt die digitale Form nicht hat oder sie trotzdem hat und die Bände alle 94 gesammelt hat, dann ja, warum jetzt aufhören, ne? Also von daher. Genau, man liest weiter. Man will auch wissen, wer der Boss ist und alles Mögliche. Also das lohnt sich schon, auch nur wenn man nur den halben Band in Betracht zieht, da würde ich auch 6,50 für ausgeben. Aber ja. Ich denke, ihr solltet gehört haben, was unsere Meinung dazu ist und euch ein eigenes Bild dazu machen. Vielleicht auch mal in einen Manga-Laden gehen, mal rein oder einen Comic-Laden, Buchladen reinschauen. Ich denke, man macht nichts verkehrt mit dem Band. Ja, wir wollen natürlich auch negative Sachen nicht unter den Tisch kehren, sondern auch das offen ansprechen. Ja, ich denke, damit ist alles gesagt. Dann verabschiede ich mich heute von euch. Ich verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. conanwiki.org, conanforum.org, conannews.org. conannews.org/Discord könnt ihr mit uns diskutieren. conannews.org/iTunes sind wir zu finden. conannews.org/Spotify könnt ihr den Podcast auch hören. Wir sind zu finden auf Facebook, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews. Und twitter.com/ConnenNews und bei youtube.com/ConnenNews natürlich auch. Überall als ConnenNews. Ihr kennt das Ganze. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sage tschüss. Viel Spaß mit dem Band, falls ihr ihn schon habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, um es mit dem Titel von Fall 7 zu sagen, tschüss oder mach's gut. Ja, sehr abschließend auch von mir. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Lesen.